die FSK Hallenbad-Universität. Universität. Sicherheit. Die Ideologie der Kulturindustrie. Also Kulturindustrie suggeriert permanent Sicherheit. Gleichzeitig ist aber dafür ganz wichtig, dass genauso wie diese Sicherheiten erfunden werden oder inszeniert werden, inszeniert die Kulturindustrie auch Unsicherheiten. Also um sich sicher zu fühlen vor anderen kulturellen Einflüssen oder um erklären zu können, was machen jetzt die Kinder? Jetzt hören die auf einmal so eine komische Musik, die kenne ich gar nicht. Ich selber kenne noch so Rock'n'Roll und Rockmusik und jetzt nennen die das Hip-Hop. Was ist das eigentlich? Ja, und da hilft die Kulturindustrie, erklärt das und präsentiert das permanent. Aber gleichzeitig erzeugt sie auch selber die Unsicherheit, die das bedeutet. Also eigentlich könnte einem das ja total egal sein, was die Kinder da so gerade machen oder die Jugendlichen, aber das ist es nicht. Also das gehört mit zu diesem System, dieses Glücksversprechen permanent aufrechtzuerhalten an einer spektakulären Inszenierung von Unglück. Ja, in immer wiederkehrenden Formen wird sozusagen das Unglück eben auch nicht als gesellschaftliche Struktur präsentiert. Also es wird ja nicht gesagt, hier, wir leben im Kapitalismus und das ist nun mal eine Widerspruchsveranstaltung und diejenigen, die auf der gesellschaftlichen Stufenleiter ganz unten stehen, sind davon auch massenhaft betroffen. Sondern es erscheint alles als Schicksal. Zwei Drittel der Weltbevölkerung haben kein sauberes Trinkwasser zur Verfügung. Und wir leben im Kapitalismus, Globalisierung. Da muss man eins und eins zusammen erzählen, woher das kommt, wenn man gleichzeitig bedenkt, was man für einen technischen Stand hat. Ja? Also zum Mond fliegen kann und so weiter. Und zwei Drittel der Menschheit haben kein Trinkwasser, was sauber ist. Abgesehen davon, wie viele Milliarden überhaupt kein Wasser zur Verfügung haben. Aber die Erklärung, die geliefert wird, ist eine, die erstmal davon vollständig absieht. Also sagt, naja, das ist das eine, aber jetzt seht mal hier, lustige Veranstaltung. Oder seht mal hier, Bob Geldof, der macht auch was dafür, haben wir ein großes Konzert. Und das andere ist, dass gleichzeitig ja auch schon eben sowas in einer Form von Infotainment oder wie auch immer inszeniert wird als Unglück, was aber selber keine Struktur hat, Schicksal ist. Und auch im Kleinformat gibt es das ja. Also man muss sich ja auch fragen, wie kommt es eigentlich, dass wir in den letzten Jahren im Fernsehen so einen rapiden Anstieg von Sendungen haben, die nur darauf basieren, Menschen vorzuführen und sich irgendwie zynisch mit deren individuellen Versagen zu beschäftigen. Ja, Gerichtsvollziehersendungen und Scheidungssendungen und was weiß ich, Bauer sucht Frau und Deutschland sucht den Superstar. Also alles Sendungen, die darauf basieren, eine völlig individualisierte Persönlichkeit vorzuführen und ihr klarzumachen, alles, was jetzt passiert, ist von dir abhängig. Also das heißt, da wird auf den Einzelnen auch ein Subjekttypus projiziert, also der zu tun hat mit, du bist genial, du bist nicht genial, du bist autonomes Subjekt, du versagst jetzt aber. Das sind alles Charakterformen, die eigentlich für einen bürgerlichen Subjekttypus gelten, den es seit 150 Jahren nicht mehr gibt oder den es eigentlich nie gegeben hat. Und die Menschen müssen sich auch so verhalten, obwohl sie völlig davon überfordert sind. Ja, also bei Deutschland sucht den Superstar, Leute, die da rausfliegen, müssen trotzdem sagen, dass sie aber weitermachen und singen können. Und ja, also diese Figuren von Selbstüberschätzung und Selbstunterschätzung werden permanent hervorgebracht, aber es gibt eigentlich überhaupt kein Selbst, worauf die sich beziehen können. Und das ist, glaube ich, der zweite wesentliche Punkt, was so die Ideologie angeht, also dieses notwendig falsche Bewusstsein angeht. Also dass diese ganzen Formen von Sicherheit, Glücksversprechen, auch letztendlich Unterhaltung oder auch vermeintlich ernsthafter Beschäftigung mit Kunst, was auch immer, dass die immer daran gebunden sind, an ein Selbstbild eigentlich eine starke Persönlichkeit zu haben. Oder zumindest eine Persönlichkeitsstruktur zu haben, die irgendwie repräsentierbar ist. Und diese Persönlichkeitsstruktur, dieser letztendliche Sozialcharakter, der sich mit dem individuellen Charakter überschneidet oder der deckungsgleich ist, die hat aber überhaupt nichts zu tun mit einer Reflexion auf die gesellschaftlichen Bedingungen. Denn bei diesen Castingshows, die Leute sagen, gut, wenn ich jetzt rausfliege, dann bin ich wieder Hartz-IV-Empfänger. Also dann geht es wieder zurück ins Schicksalsrad. Und das war's dann. Also man hat den Eindruck, man bekommt permanent individuelle Probleme bei dem man schon weiß, gut, also wir leben in einer Gesellschaft mit sehr vielen Menschen, das findet sich schon irgendwie wieder oder es ist generalisierbar. Gleichzeitig aber eben einmal mehr, die Struktur, in der das verhandelt wird, ist passiv und ist auch standardisiert. Und das sind Stereotypen. Also das heißt, man hat eine Gerichtsvollziehersendung und man kriegt dann zu hören, Frau gestorben, Alkoholiker, beim nächsten Kind bekommen, alleinerziehende Mutter, Mann weggelaufen, beim dritten alte Leute und so weiter. Also man hat so scheinbar die Idee, okay, das sind alles unterschiedliche Typen und jeder kann einem irgendwie leid tun. Und gleichzeitig ist aber die Struktur, nach der das funktioniert, ja, dass man überhaupt in einem Staat lebt, der sagt, du hast jetzt bestimmte Grundlagen verloren, also bist du eigentlich auf der Seite, wo wir dich auf die Müllkippe schieben. Und jetzt haben wir aber noch so einen kleinen Rest von so pervertierten Wohlfahrtsstaat und das ist so ein Gerichtsvollzieher, der so eine menschliche Seite hat, der organisiert das jetzt mal mit deinem Leben. Also das ist ja obszön. Das ist ja auch so ein Stichwort jetzt hier 68 oder 67 Summer of Love und 68, Mai 68 Paris und Studentenbewegung und so weiter. Stichwort sexuelle Revolution. So, was daran hängt, jetzt mal von diesem ganzen Oswald Kolle Aufklärungsfilm abgesehen, ist ja auch schon so was wie ein anderer Umgang mit Homosexualität. Hängt auch zusammen mit der Frauenbewegung und Frauen-Lesben-Bewegung und der Schwulenbewegung und Christopher Street Day und so weiter und so fort. Wenn man sich mal ansieht, was daraus jetzt geworden ist, dann stellt man fest, ja, es gibt eine enorme Liberalisierung der Gesellschaft, die auch sehr positiv ist, die aber gleichzeitig mit Gegeneffekten gekoppelt ist, die wiederum diese Liberalisierung vollständig umkehren. Also der eine Gegeneffekt ist, man hat Subkulturen, zum Teil migrantisch geprägte Subkulturen, Hip-Hop, die quasi als eine Säule ihres kulturellen Selbstverständnisses Homophobie haben. Ja, die andere Säule ist dann Antisemitismus und sonst irgendwas. Dann gibt es eine Kanalisierung der Liberalisierung von Sexualität im Bereich der Ehe. Ja, du darfst schwul sein, aber bitte nicht so, wie du das willst, sondern da gibt es Form für. Da müssen wir dich reinpressen in eine bürgerliche Verkehrsform. Die hat zu tun mit Treue, die hat zu tun mit Ehe, die hat zu tun mit bestimmten anderen Dingen, wo es dann auch nach wie vor Streitpunkte gibt, wie ist das mit Adoptionsrecht und so weiter. Und man lobt auch Leute dafür, wenn Anne Will mit ihrer Freundin da auftaucht, dann ist das toll, weil die das selbstverständlich nimmt. Ja? Wenn die aber angekommen wäre und gesagt hätte, hallo, ich bin Lesbe und wie ich das jetzt organisiere, das ist eigentlich völlig egal. Ja? Also der beruhigende Effekt, den hat sie ja gleich mitgeliefert, nämlich zu sagen, ich mache es genauso wie ihr. Und das ist, das sind diese standardisierten Effekte. Also das heißt, der Gerichtsvollzieher oder dieser Schuldenberater, der geht ja nicht zu den Leuten und sagt, hallo, so wie Sie leben, würde ich empfehlen, treten Sie mal in eine kommunistische Partei ein und organisieren Sie sich. Gehen Sie mal mit den Nachbarn, denen es ja genauso beschissen geht, zum Ortsamt und nehmen das Ding auseinander. Das macht er ja nicht. Da ist die alleinerziehende Mutter und er sagt ja nicht mal zu ihr, hallo, Sie sind ja völlig vereinsamt, treffen Sie sich doch mal mit anderen Leuten. Ziehen Sie doch mal aus diesem beschissenen Stadtteil weg. Gucken Sie doch mal, was Sie mit Ihrem Kind machen. Demokratie, Kulturindustrie und Politik. Es ist ja immer gefährlich, sowas zu sagen, aber man muss sich mal davon verabschieden, dass Demokratie was Positives ist. Also zumindest in der Form, wie sie praktiziert wird. Also Demokratie heißt ja erstmal Volksherrschaft, vom Griechischen hier übersetzt. Und dafür ist ja entscheidend, was sind eigentlich die Institutionen oder die gesellschaftlichen Ebenen, auf denen diese vermeintliche Herrschaft des Volkes, wer auch immer das jetzt ist, durchgesetzt wird. Ist übrigens sehr interessant, dass man für die Ausbreitung der Demokratie im 19. Jahrhundert und auch schon im 18. Jahrhundert überhaupt erstmal einen Begriff des Volkes braucht. Ja? Also die Freiheit führt das Volk, dieses Bild von Delacroix von 1830, ja, mit der Liberté, die dann auf der Barrikade steht, ja. Da gibt es einen großen Streit drum. Also das war der Skandal damals. Zum einen diese entblößte Brust, aber das war wirklich eigentlich peripher, weil entblößte Brust hatte man überall in der Malerei. Ja? Sondern der Skandal war das Volk. Wer ist denn da jetzt das Volk? Wer ist denn der daneben steht mit dem Zylinder und der Knarre in der Hand? Ja? Ist das ein Student? Ist das ein Beamter? Ist das... Und man konnte es nicht wirklich deuten, weil der Begriff Volk noch völlig unklar war. Ist das Volk Pöbel? Ist das Volk das Bürgertum? Ist das Volk beides? Sind die Bauern auch dabei? Also das ist gar nicht mal so klar. Gleichzeitig aber ist das ganz entscheidend, dass man sagt, die Demokratie ist eine Form bürgerlicher Herrschaft, die eigentlich für alle gilt, noch über das bürgerliche Subjekt hinaus. Auch da gibt es Streitpunkte, zum Beispiel der Bürger ist männlich, gilt das eigentlich auch für Frauen. Ja? Stichwort Länder, in denen es noch kein Frauenwahlrecht gibt. Oder also Länder wie Pakistan oder also andere islamisch geprägte Länder. Für Indien gilt das auch, dass ja nicht islamisch geprägt ist, wo man Frauen an der politischen Spitze hat und gleichzeitig aber eine Gesellschaft, die absolut repressiv gegenüber jeder Form von Weiblichkeit ist. Ja? Also wie kommt das eigentlich? Und das hat natürlich damit zu tun, dass die Frage dann ist, wie verhält sich Demokratie zum Staat, wie verhält sich Demokratie zur Gesellschaft, wie verhält sich Demokratie zur Kultur, zur Ökonomie. Also die DDR war Deutsche Demokratische Republik, die hat damit zwei Begriffe, die aus Ängste verbunden sind mit der bürgerlichen Moderne, Demokratie und Republik, und bezog aber ihre Idee von Demokratie eben nicht auf das Politische. Also das war in der Tat irgendwie so ein Scheinakt der Mitbestimmung, weil das eigentlich egal war, weil es gar nicht darum geht, den Staat zu stärken, zumindest vom Selbstverständnis her, sondern bezog das auf die Arbeit, auf die Produktion, Mitbestimmung in den Betrieben. Ja, das ist zum Beispiel etwas, was es in der BRD überhaupt nicht gibt. Wenn es das gibt, haben wir es mit sehr interessanten Fällen zu tun, zum Beispiel Tarifaußenansetzung bei der Bahn, da wird gestreikt. Ja, das ist ein Recht. Das nehmen Menschen aber nicht als Recht wahr, sondern die nehmen auf einmal die Lokführer wahr als so diejenigen, die Deutschland zu Fall bringen. Dieser Komplex Demokratie, eigentlich auch Nationalstaat, also welche Funktion hat überhaupt der Staat, welche Funktion hat der Staat im Hinblick auf Kultur und Freiheit. Dieser Komplex, der ist natürlich aufs Engste verbunden mit der Entwicklung des Kapitalismus. Im Kapitalismus passiert etwas sehr Paradoxes. Wir haben vorher Verhältnisse von Leibeigenschaft und die Emanzipation der meisten Menschen, das ist ja erstmal wörtlich die Befreiung von der Knechtschaft, die Emanzipation als politische Emanzipation heißt, dass ich als freier Mensch auf den Markt trete. Also der Arbeiter ist frei. Der kann machen, was er will. Das Problem ist, er ist aber in Strukturen eingebunden, wo er nicht machen kann, was er will. Aber wie er sich innerhalb dieser Strukturen bewegt, sind freie Strukturen. Man kann das zynisch formulieren. Also der Sklave hat eigentlich keine Freiheit zu verhungern. Weil der Sklave gehört jemandem und wenn das derjenige ist, der den Hof sauber macht, werde ich schon zusehen, dass wenn es mein Sklave ist, dass der genügend zu essen hat. Und wenn der krank wird, dann habe ich ein Problem. Wenn der Arbeiter krank wird, dann hat erstmal niemand ein Problem, es sei denn, man hat irgendwie ein Krankenversicherungssystem. Also hat der Arbeiter ein Problem. Ja. Und der verhält sich frei dazu. Eben um das zynisch zu sagen, der hat die Freiheit zu verhungern. Ja, das ist eine negative Freiheit. Also genau diese Verschiebung, die ist natürlich ganz wichtig für die Entwicklung der bürgerlichen Gesellschaft insgesamt. Was heißt denn überhaupt Freiheit? Also wieso hängt für uns so viel daran, verschiedene Klamotten kaufen zu können oder Nahrungsmittel kaufen zu können und Früchte haben zu können, die eh viel zu teuer sind und auch gar nicht so gut schmecken, weil die irgendwie 7000 Kilometer mit dem Schiff um die Welt geschifft worden sind. Wieso hängt unsere Vorstellung von Freiheit so sehr daran? Freiheit ist ja eigentlich ein Verhältnis des Selbst zur Welt. Freiheit bedeutet die Abwesenheit von Zwang. Freiheit bedeutet auch die Abwesenheit von Herrschaft. Das Problem ist aber, dass das Ideal von Freiheit, was wir haben, basiert auf Herrschaft, nämlich Selbstbeherrschung. Also ich kann nur frei sein, wenn ich in der Lage bin, mich selber zu beherrschen. Wiederholung. Ja, also als große Figur kann man ja sagen, Wiederholung taucht auf in dieser Formel, die von Nietzsche ja zunächst geprägt ist, die Wiederkehr desgleichen als Geschichtsmodell. Also Geschichte ist nicht der lineare Fortschritt, sondern es gibt Zyklen. Und Benjamin hat ja nochmal in ähnliche Richtung das stark gemacht und diesen Begriff Wiederkehr desgleichen auf die Mode gebracht. Mode ist eine ewige Wiederkehr des Neuen, wie Benjamin sagt. Das Neue ist da ein ganz entscheidender Begriff, den man abgrenzen kann von dem der Wiederholung. Sei es in Lebenswegen, jetzt mal was Neues machen, jetzt mal, sei es biografisch in Bezug auf die Eltern, nicht Bäcker werden, sondern irgendwas mit Medien machen, oder sei es dann als ausgebildeter Mediendesigner jetzt doch mal wieder in der Kneipe arbeiten oder was weiß ich, noch ein Zweitstudium machen oder so. Also das gibt so einen Zwang zum Neuen und es gibt auch eine Ideologie des Neuen. Und das Neue im Übrigen ist ja aufs Engste verknüpft überhaupt mit der Herausbildung der Kultur. Also die Moderne ist das Neue. Es ist nicht mehr das Alte. Und es gibt auch einen zunehmenden Widerspruch im Bezug darauf, wie man sich auf die Vergangenheit stützt. Wir haben ja am Anfang der Moderne, in der Klassik, noch ganz klar den Bezug auf die Antike. Und die Renaissance ist die Wiedergeburt der Antike. Im Verlauf dieser Entwicklung von der Massenkultur zur Kulturindustrie und bis hin zur heutigen Popkultur ist die Wiederholung oder sind die Figuren, die man wiederholen kann, eigentlich immer aufs Engste bezogen auf die Gegenwart selber. Ich will was Neues machen und das, was ich neu nenne, hat aber mit Aktualität zu tun. Das Problem ist aber, dass irgendwann, weil das eben standardisierte Formen sind, ein Vorrat von Möglichkeiten erschöpft ist. Und das ist der Punkt, wo die Mode einsetzt. Ja, ich habe nur bestimmte Formen von Hosen. Also ich kann das auch ausdehnen, ich kann die lang machen, ich kann die kurz machen, unterschiedliche Stoffe, aber irgendwann gibt es da Grenzen. Auch in der Kombination. Unten weit, oben weit, beides weit, alles eng, wie auch immer. Ich kann das auch bis in Grenzfälle ausweiten, die Hose wieder zum Rock zu machen und Männer tragen dann auch Röcke und das funktioniert dann aber nicht und so weiter. Also, aber da gibt es Grenzen und ich muss in der Mode selber die Wiederholung mit kalkulieren. Also die Wiederholung bleibt die Hose erstmal von der Grundstruktur. Und auch die Sicherheit, dass es jetzt nicht heißt, heute mal eine Saison ohne Hose. Oder. Und es ist ja in der Musik genauso. Also ich kann sagen, okay, wir haben einen bestimmten Gestus von Gitarrenmusik. Das ist Rockismus, das ist so Authentizitätsgehabe. Das durchbreche ich jetzt in unterschiedlichen Formen. Ich nehme Synthesizer dazu, ich nehme elektronische Musik dazu. Ich verzichte ganz auf die Gitarre, ich verzichte auf das Blues-Schema. Ich definiere das Blues-Schema nochmal neu. Ich übersteigere das. Also genau diese Spannung zwischen E und B liegen oder so, die so tritonusmäßig, also das spiele ich aus, da mache ich eine ganze Platte draus, nur aus diesem Akkord. So, das kann ich alles machen, aber gleichzeitig der Vorrat an sich ist begrenzt. So, und das führt aber dazu, dass eben Benjamin, die ewige Wiederkehr des Neuen, dass es eine Verschränkung gibt von dieser Ideologie des Neuen und der Ideologie der Wiederkehr, der Wiederholung, die eigentlich zu etwas führt, was Benjamin, oder was man mit Benjamin nennen könnte, eine Dialektik im Stillstand. Ja, es bewegt sich nicht mehr weiter. Und gleichzeitig aber in dieser Fixierung gibt es eine enorme explosive Dynamik. Ich weiß nicht, wie viele Schallplattenveröffentlichungen es im Jahr gibt. Ja, oder meinetwegen auch jetzt mittlerweile Internetveröffentlichungen oder überhaupt Musikproduktion. Eine enorme Stilvielfalt, wenn man da überhaupt noch von Stil reden kann. Was formiert sich darum? Also es gibt kaum noch Jugendkulturen, die als Monokulturen funktionieren, weil der Mainstream selber sich auch nicht mehr stützen kann auf eine Masse. Also wer heute in den Charts ist, also da sind vielleicht so die ersten 3 Plätze tatsächlich Plätze, wenn die sich über mehrere Wochen halten, die bestimmt sind durch Massenkäufe, die so im 100.000er Millionenbereich liegen, dann vielleicht war. Aber alles, was dann sich so zwischen 10 und 90 abspielt oder 100 abspielt, das sind teilweise Verkaufseinheiten von 10.000 Platten. Ja. Die werden in einer Woche verkauft und danach ist das auch durch das Thema. Das Leben wiederherstellen. Alltag und Kulturindustrie. Also wie stelle ich einen Alltag wieder her, wenn der Alltag irritiert ist? Mhm. Und natürlich müssen Menschen das zum Teil und zum anderen gibt es einfach weiterlaufende gesellschaftliche Strukturen, die das verlangen. Man denkt an den Tsunami und wie organisiert sich dann ein ganzer Erdteil innerhalb weniger Tage wieder zu einem stabilen System. Oder jetzt ist diese Sturmflut oder was das da war, dieser Wirbelsturm in Bangladesch. Ja, man zählt die Toten und gleichzeitig merkt man, dass es gibt Anhaltspunkte in der Gesellschaft, die eigentlich abstrakt bleibt. Ja, was ist der Kapitalismus, wie funktioniert es umgeht, und das organisiert sich wieder. Und es gibt zwei große Erzählungen ja, in unserer europäischen Moderne, die das reproduzieren. Das eine ist Robinson Crusoe und das andere ist Lost, die Fernsehserie, die jetzt gerade läuft in der dritten Staffel. Ja, ein Flugzeugabsturz auf eine einsame Insel und das geht auf der Insel weiter. Also es gibt eben nicht diese Robinson Crusoe-Situation. Ich, prototypischer Bürger, bring mal den Wilden die Zivilisation und du heißt jetzt Freitag. Sondern auf dieser Insel gibt es permanent Unterbrechung des Alltags. Und das ist im Übrigen auch eine sehr gut gemachte Sendung, weil die einzelnen Protagonisten Biografien haben, die auch eingeblendet werden. Wie sind die überhaupt dahin gekommen? Wieso denken die so, wie sie denken? Wie behandeln die so? Kritik der Gesellschaft oder Kritik der Kultur? Der angebliche Kulturpessimismus in der Kritik der Kulturindustrie. Das ist überhaupt nicht kulturpessimistisch. Das ist eigentlich nicht mal kulturkritisch, sondern es ist gesellschaftskritisch und da gibt es einen besonderen Blick auf den Komplex, den man Kultur nennt. Heißt, es geht ja nicht darum zu sagen, früher war alles besser und es wird immer alles schlimmer, sondern es geht darum zu sagen, eigentlich auch genau gegen diesen Vorwurf des Elitären, die Menschen haben was Besseres verdient. Ja, wenn das die Unterhaltung sein soll, wenn das das Konsumangebot sein soll, aus dem man vermeintlich wählen kann, dann ist da aber mehr drin. Wenn das die bestehende Gesellschaft als Fortschritt repräsentiert, das iPhone und andere Mobiltelefone und ABS-Bremssysteme und so, das ist angesichts dessen, wie die Welt aussieht, eigentlich nichts. Und einmal mehr, also in einer Gesellschaft, in der es Kartoffelchips gibt und man zum Mond fliegen kann und trotzdem zwei Drittel der Menschheit irgendwie in Armut und Dreck leben. Also das ist kein Grund, pessimistisch zu werden, sondern das ist ein Grund, um die Verhältnisse zu kritisieren. Das nächste ist, kritisiert wird ja auch die Haltung, sich an der Kultur überhaupt festzumachen. Also eigentlich wird ein Kulturpessimismus kritisiert, der die gesellschaftlichen Verhältnisse versucht, über die Kultur A zu erklären und B zu retten. Also eine Kultur, um das ein bisschen mit Adorno zu sagen, die Auschwitz hervorgebracht hat, von der kann man auch nicht viel erwarten. Das Letzte wäre, es gibt von Adorno den schönen Satz, der taugt zum Schlusssatz, die Menschen sind immer noch besser als ihre Kultur. Also auch wenn manche Formulierungen Kultur pessimistisch erscheinen, heißt es ja nicht, dass man dadurch misanthrop wird, sondern ganz im Gegenteil. Das Perfide ist ja, eigentlich brauchen wir das alles nicht. Ja, wenn von heute auf morgen die Stromversorgung zusammenbricht und das Internet zusammenbricht, dann würde zwar wahrscheinlich erst was Grausames passieren, was ja auch gelegentlich passiert bei Erdbeben, Plünderungen und Brandschatzungen und so weiter, aber es wird sich auch schnell zeigen, dass das eigentlich alles eine Form von Vergesellschaftung ist, die in weiten Teilen völlig nebensächliche Dinge in den Mittelpunkt gerückt hat, an denen wir uns orientieren. Also, aber der Schlusssatz ist, die Menschen sind besser als ihre Kultur. Die FSK Heimat-Universität.